Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen bei einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit knapp 2 Stunden Musik von der englischen Sängerin und Komponistin Julie Tippetts und diversen Kollegen. Am Mikrofon ist Michael Frank. Before the harrowing of hell wounds the whispering wells, in a splash, in a spell, and the stagnant stream of the struggling stream fits the buzzard in the beach, dip and dive in death. When the scream is too scratchy and the dreams drip dry, and the chuckling chimes stipple on and never stop, I'll be running with the river round the rippling bridge, round another road. So dieses Stück von Julie Tippetts und dem Multiinstrumentalisten Martin Archer. Veröffentlicht wurde es Ende September auf ihrer gemeinsamen CD Ghosts of Gold. Die echoverwehten Orgelklänge haben bei mir Erinnerungen an die Minimal Music von Terry Riley ausgelöst. Mit den sparsam zischelnden Rhythmen passen sie wunderbar zu den unheimlichen Impressionen vom Weg durch einen düsteren Wald voller Dämonen. Der Schrei einer Eule ist natürlich zu hören, der Westwind heult und selbst die Würmer in der Erde machen Klänge. Wet worms whine. Die feuchten Würmer winseln. Gedichte hatte Julie Tippetts über die Jahre hinweg immer wieder geschrieben, manchmal sogar 2 oder 3 pro Tag. Die 100 Seiten ihrer Gedichtsammlung Mirror Image haben zwar noch keinen Verleger gefunden, aber ein Exemplar nimmt Julie Tippetts immer zu gemeinsamen Auftritten mit ihrem Ehemann Keith Tippett mit. Falls etwas in seinen Improvisationen am Klavier sie an einen ihrer Texte denken lässt, rezitiert oder singt sie spontan ein paar Zeilen daraus oder das ganze Gedicht. Julie Tippetts Zusammenarbeit mit Martin Archer beinhaltet ebenfalls die spontane Reaktion auf Musik. Archer schickte ihr einige instrumentale Tracks, an denen er gerade arbeitete. Als sie die Musik hörte, wusste sie instinktiv sofort, welches Gedicht ideal für diesen oder jenen Track war. Die Zusammenarbeit von Julie Tippetts und Martin Archer begann 2001. Sie war an 3 seiner CDs beteiligt. Die gerade erschienene CD Ghost of Gold ist aber das erste komplette gemeinsame Album von Julie Tippetts und Martin Archer. Mehr von dieser schönen Platte später. Wandel und Kontinuität ist der Titel der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Der Weg zur eigenen Identität führte für Julie Tippetts von Elvis, Rhythm and Blues und Soul zu freiesten Gesangsimprovisationen ganz ohne Worte. »Ich habe mich nie vom Liedersingen losgesagt«, sagte sie unlängst in einem Interview für das englische Musikmagazin Wire. »Aber ich musste lange in meinem Innersten nachforschen, mich fragen, was werde ich singen, wenn ich ernsthaft versuche herauszufinden, was meine ureigene Stimme ist, wenn ich nicht jemanden kopiere oder nachahme.« Game 2. Julie Tippetts geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Als sie noch Julie Driscoll hieß, sang sie unter anderem großorchestrale angelegte Popsongs oder Rhythm and Blues und Soul. Als sie 16 war, erschien ihre erste Single als Solistin. Ab 1965 war sie Teil einer Art Rhythm and Blues Revue. Steam Packet hatte mit ihr und Long John Baldry und Rod Stewart gleich drei Sänger. Nach knapp 2 Jahren zerfiel die Band und Organist Brian Auger und Julie Driscoll machten weiter zusammen Musik. Ab Ende 1967 erlebten sie einen kurzen, knapp 2-jährigen Höhenflug als Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Ende 1969 zog sich Julie Driscoll aus der Popbranche zurück. Mit ihrem ersten Soloalbum aus diesem Jahr begann ihre Reise in freie Jazzgefilde. Sie heiratete den Pianisten Keith Tippett, der bis heute auch ihr wichtigster musikalischer Partner geblieben ist. Gerade eben gab es eine Reise durch die verschiedenen musikalischen Identitäten von Julie Tippett. Los ging's mit einem Song, der 1967 als Julie Driscoll Solo-Single veröffentlicht wurde, I Know You Love Me Not. Komponiert wurde der Song von ihrem Schwager Brian Godding, den einige vielleicht noch als Gitarristen der Blossom Toes kennen. Das farbenfrohe, grandiose Orchesterarrangement schrieb Reg Guest. Produziert wurde der Song von Giorgio Gomelski, dem ehemaligen Manager der Rolling Stones. Gomelski betreute auch die Yardbirds. Julie Driscoll war als Teenager Sekretärin bei Gomelski gewesen und hatte sich in dem Job um die Fanpost für die Yardbirds gekümmert. Irgendwann war Gomelski dann ihr Gesangstalent aufgefallen. Zweiter Song dieser Trilogie war Save Me aus ihrer Zeit mit Brian Auger and the Trinity. Aretha Franklin hatte den Song zusammen mit ihrer Schwester Caroline und mit King Curtis geschrieben. Ein Remake der Nummer Help Me von Ray Sharp. Save Me war dann auch die erste Single, die von Brian Auger, seiner Trinity und Julie Driscoll erschien, im Herbst 1967. Die Single wurde der erste große Hit für das Team in Frankreich Anfang 68. Dummerweise hatte die Plattenfirma bzw. Manager Gomelski nur Julie Driscolls Namen und Bild auf die Singlehülle gebracht. Teile und herrsche, sei Gomelskis Taktik gewesen, erinnerte sich Odig. Gomelski sah wohl in Julie das Medium für großen Pop-Erfolg und viel Geld. Bekanntlich klappte dieser Plan nur kurzzeitig. Einer der Gründe, weswegen sich Julie Driscoll aus dem Pop-Zirkus zurückzog, war, dass sie die Rolle eines angehimmelten Musik- und Mode-Idols nicht gefiel. Die Live-Version von Save Me mit Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity wurde für die TV-Serie Beat Beat Beat mitgeschnitten, 1968 vom Hessischen Rundfunk. Der letzte Song dieser Trilogie heißt What is Living und erschien erstmals auf der zweiten Solo-LP von Julie Tippetts. Und so hieß sie nun Julie Tippetts. Das Stück ist ein Duo, das sie mit ihrem Schwager, dem Gitarristen und Songschreiber Brian Godding, aufnahm. Das Album, auf dem dieser Song veröffentlicht wurde, heißt Sunset Glow und erschien in LP-Form 1975. Im Jahr 2001 wurde die wunderbare Platte endlich in CD-Form veröffentlicht von dem Label Voiceprint. Thank you. is living, if you can't live to love, what is loving, if you can't, what is giving, if you can't give, if you can't give everything, everything, what is life, if you can't, what is living, if it's not everything, it's not anything, what is living, if you can't live to love, what is loving, if you can't, what is giving, if you can't give, if you can't give everything, everything, what is life, if you can't, what is living, if it's not everything, it's not anything, what is living, if you can't live to love, what is loving, if you can't, what is giving, if you can't give, if you can't give everything, everything, what is life, if you can't, what is living, if it's not everything, it's not anything. What is living, if you can't love, what is loving, what is loving, if you can't giving, if you can't is giving, if everything, if you can't give everything, what is life, if you can't, what is living, das waren noch einmal verschiedene Facetten der Sängerin Julie Tippetts bzw. Julie Driscoll. Los ging's mit einem Track von ihrem ersten Soloalbum, das sie nach der Trennung von Brian Auger in The Trinity aufgenommen hat, noch im selben Jahr. Das Album heißt so wie das Entstehungsjahr, 1969. Es ist vor nicht allzu langer Zeit auf CD wiederveröffentlicht worden. Zu hören war von dem Album der Track Leaving It All Behind. Komponiert wurde er von Julie Driscoll, wie auch alle anderen Songs des Albums. Julie Driscoll spielte bei dem Song akustische Gitarre, der spätere Softmaschinist Carl Jenkins Oboe und Klavier, ihr späterer Ehemann Keith Tippett, der den Song auch arrangiert hat. Das Album 1969 erschien erst mit 2 Jahren Verspätung, zu einem Zeitpunkt, als Julie Tippett musikalisch schon wieder ganz woanders war. Das mittlere Stück der Trilogie war ein Ausschnitt aus einer Duo-LP von Julie Tippett und ihrem Mann Keith Tippett aus dem Jahr 1987. Paar im Geiste, Couple in Spirit heißt die Platte angemessenerweise. Produziert hat sie Robert Fripp von King Crimson. Zu hören war der Morgenpsalm, Morning Psalm. Der letzte Song der Trilogie war ein Song, der schon einmal in dieser Sendung zu hören war, jetzt aber in komplett neuem Gewand. Im Playback-Verfahren hat Julie Tippett hier ihre Stimme gleich mehrfach aufgenommen und übereinander geschichtet und den Song What is Living gesungen. Mit der Methode hat sie ein ganzes Album eingespielt, noch ohne Loops und Computertechnologie. Das Album heißt Shadow Puppeteer und erschien 1999. Zu hören war daraus, wie gesagt, ein zweites Mal derselbe Song. Statt What is Living heißt er hier What is. Thank you. When I was a young girl, I used to seek pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale. Yeah. a young girl, I used to seek pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale. Right. A.M. 24. Das waren gerade zwei Tracks von dem Doppelalbum Street Noise von Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Das Doppelalbum aus dem Jahr 1969 war gleichzeitig Meisterwerk und Schwanengesang dieser Formation. Zu hören sind auf den vier LP-Seiten zwingende Instrumentals, Coverversionen bekannter Titel von den Doors oder Miles Davis, Songs aus dem Musical Hair, eine Gospelnummer von Nina Simone und Eigenkompositionen von Julie Driscoll. Zwei Songs von Street Noise gab's gerade, zuerst ein altes Volkslied, neu arrangiert von Julie Driscoll, When I Was a Young Girl, und gerade eben ein Stück zum militärisch beendeten Prager Frühling anno 1968. Julie Driscoll schrieb das Stück nach einer Tournee durch die damalige Tschechoslowakei. Tschechoslowakia starrte den Plattenkäufern damals direkt als zweites Stück der Doppel-LP Street Noise entgegen. Julie Driscoll spielte bei diesem Stück akustische Gitarre und auch sonst sind hier Dinge zu hören, die von dem bekannten Stil von Brian Auger und Co. abwichen. Julie Driscoll tritt auf Street Noise, wie gesagt, nicht nur als Sängerin, sondern auch als Songschreiberin auf. Rückblickend erzählte sie einmal, zu dieser Zeit hätten die musikalischen Differenzen begonnen. Sie hätte gemerkt, dass sie sich von dem üblichen Brian Auger-Stil entfernte und dabei war, etwas anderes zu finden. Sie mochte Augers Stil noch immer gern, sie hätten auch keine persönlichen Differenzen gehabt, aber musikalisch habe sich eben etwas verändert und sie hätte sich auf die Suche machen müssen. Seit Anfang der 70er Jahre erweiterte Julie Tippetts radikal ihre stimmliche Ausdrucksmöglichkeiten, bis hin zu geräuschhaften Klängen, orgiastischem Jauchzen oder kaum mehr hörbarem Hauchen jenseits von Sprache. Sie sang in diversen Formationen, etwa John Stevens Spontaneous Music Ensemble oder in dem Gesangsquartett Voice und immer wieder in Ensembles mit Keith Tippett. Songstrukturen mit Texten tauchten auf ihren Platten in dieser Zeit selten auf, aber ihr 75er Soloalbum Sunset Glow war durchgehend songorientiert und 1978 gab es ein Reunion-Album mit Brian Auger. Thank you. asked me to a weekend down by the stormy sea. You took me to a ceremony and the sacrifice was me. Das waren zwei Aufnahmen mit Julie Tippetts aus den Jahren 1978 und 84. Die Coverversion von Rope Ladder to the Moon kam von dem 78er Reunion-Album von Julie Tippetts und Brian Auger. Es heißt schlicht Reunion. Gerade eben waren Working Week anno 1984 zu hören. Storm of Light heißt die Nummer mit Julie Tippetts als Gastsolistin. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik von Julie Driscoll bzw. Julie Tippetts ist fast zu Ende. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr gibt's jetzt noch Musik von einer weiteren CD mit Julie Tippetts, die in diesem Jahr erschienen ist. Sie und ihr Mann Keith Tippett sind sozusagen Ehrengäste auf dem neuesten Album des Nostalgia 77-Projekts von Ben Lambden. Hier ist ein erstes Stück aus dem Album Nostalgia 77 Sessions featuring Keith and Julie Tippett. Lapis Blue, eine Komposition von Julie Tippetts.